Die amerikanische Formation New Clues mit Technology. Heute noch gibt es Titel aus der frühen Elektrozeit, die auch besonders bei Liebhabern des Hip-Hop groß im Kurs stehen und immer noch die Tanzflächen füllen. Es ist schon erstaunlich, was Hashim 1983 mit Al-Nafish auf den Tisch brachte. Elektrosound, der die Boxen zum Wandern brachte, dank seiner gnadenlosen Synthesizer-Bassklänge und ein Vocoder-Sound, der klang wie aus einer feindlichen Alien-Welt.